В каком стиле построен дворец Сан-Суси? Das Schloss Sanssouci. Das Schloss Sanssouci, die Sommerresidenz Friedrich des Großen, wurde von dem Freund und Architekten Georg Wenzelaus von Knobelsdorf 1699 bis 1753 nach den Vorstellungen des Königs erbaut. Das Schloss ist ein kleines, ganz auf die privaten Bedürfnisse des Königs zugeschnittenes Haus. Wie die französischen Maison de Plaisance, Luftschlösschen, ist es eingeschossig, mit dem Garten durch die hohen Fenstertüren verbunden, hat nur eine geringe Anzahl von Räumen und erhebt ganz im Sinne der Aufklärung keinen repräsentativen Anspruch. Während der Ehrenhof einen zurückhaltenden, klassisch ernsten Eindruck erweckt, zeigt sich die Gartenfront in heiterstem Rokoko. Die Fassade wird von üppigen Figuren des Bildhauers Friedrich Christian Glum 1714 bis 1752 bevölkert, die als Begleiter des Weingottes Bacchus den Bezug zum Weinberg herstellen. Die Innenräume sind Höhepunkte der Raumkunst des 18. Jahrhunderts. Die besondere Ausprägung des Rokoko unter dem Einfluss Friedrichs des Großen führte zu dem Begriff friderizianisches Rokoko. Der Name ist von dem französischen Roquet, zu Deutsch Muschelwerk, abgeleitet. Der von einer Kuppel überwölbte Marmorsaal im Zentrum des Schlosses wirkt durch die Verwendung des edlen Materials und die klassischen Säulen kühler und zurückhaltender als die übrigen Räume der Königswohnung. Hier hielt Friedrich der Große seine berühmt gewordenen Tafelrunden ab.